Aufgenommen am 29.09.2009. Herausgekommen, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt feststellen. Yeah, let's go! Ich mach ein paar Bars, die Wangen sind krank. Sie sind die Stars, der Dialekt ist in meinem Blut. Ich find das wirklich super gut. Ich brauch es Kellogg's mit Milch. Du weißt, wie gut man Zucker tut. Dann bin ich voll fit für einen neuen Party-Hit. Fit für Rap, Alter. Ich brat den Shit. Komm zu mir heim, da gehen wir Würstel grün. Von der Fahrt, das kannst du ja mit einer Würstel spülen. Glaubst du leicht, ich rap es nur Spaß? Na, du hast dich geschnitten, manche rappen voll den Schaß. Ne gut, ein richtiges Thema hab ich beim Schreiben auch nicht. Aber ich find's Rap wie mich. Was ist denn toll ablet? Das ist ein Fun-Lied, jeder findet den Mann lieb. Der Trapper-Rapper, der jede Frau mit einem kriegt. Meine Bars sind der Wahnsinn, sie wollen am Mac basteln, doch kein Kansi. Ich versteh das nicht, warum ist die Welt so blöd? Weil er die intelligent hätte, hat die noch mehr Talent. Wer ich wollte, die hat das Red, wann ich erzählt. Weil er die intelligent hätte, hat die noch mehr Talent. Das Smoken mit der Pfeifen ist für mich wie Texte schreiben. Einfach entspannen ist ich wie manche mit meiner Message schreiten. Sie verstehen es einfach nicht. Ich hab halt Trappens in dem Kopf. Pass auf, Buhr. Beim Rappen bin ich flott. Ich bin romantisch wie James Bond. Gefährlich wie Stallone. Beim Bruder bin ich gern zu zweit. Nicht alone ist durch die Menschen. Und da geh mit einem faden Gesicht. Humorlosigkeit an der Spitze. Eine zarte Geschichte. Im Club schwimmt's meine Hitze. Es ist einfach herrlich. Was ihr gar suchst. Komm her und beschwer dich. Gib der Watschen aus dem Arsch auf die Uhr schaust. Sitz in der Jazz und Radio an der Gula. Bist du so deppert und das stößt dich nur so der Bursche. Das hätte der Kuh aus Schaß lassen. Ich weiß, was ich mir zutrag. Meine Bars sind der Wahnsinn. Sie wollen am Mic basteln, doch kein Kansi. Ich versteh das nicht, warum ist die Welt so blöd? Weil er die intelligent, hätte er die noch mehr Talent. Wer ich wollte, die hat das Red, wann ich erzähl. Weil er die intelligent, hätte er die noch mehr Talent. Ich find den Shit einfach so heiß, du weißt wie ich heiß. Der Rap-Shit pfeift so wie er, feucht der Mittelschaß. Alle wollen nur was von mir, aber krieg von denen nix. Deshalb bin ich auch nicht immer so nett, na weil's so ist. Na gut, das ist auch mein Problem, das geht ja echt nix an. Ihr wart's auf mein Album, es steht an euch schon an. Es greift euch aber bitte, denn es ist einfach nur Trap im Takt, aus dem Takt. Trapper-Rap und es geht so. 2 Bars, 4 Bars, 6 Bars, 8 Bars, mach jede Bitch hier klar. 10 Bars, 12 Bars, 14 Bars, 16 Bars. Was sagst du? Du möchtest ein Star? Der steht ja eh vor dir mit seinem Trappen-Style. Jeder jubelt, weil alle finden Saggy Rapper geil. Meine Bars sind der Wahnsinn, sie wollen am Mic basteln, doch kein Kansi. Ich versteh das nicht, warum ist die Welt so blöd? Weil er die intelligent, hätte er die noch mehr Talent. Wer liefert die auf das Red, wann ich ansehe. Weil er die intelligent, hätte er die noch mehr Talent. Oh, okay, man. Das ist ja so. Wow.